has just begun. And I just say hey, like that's what I came to say. The recompense you sold me could fill a Bible thick. Took it to the den Sunday Service. Ich habe noch Musik vorhin in der letzten Stunde von Jagger Jassist. Die werden 20 Jahre alt und da gibt es eine schöne Box mit altem Material zu hören. Es gibt Musik aus Berlin mit Jason and Theodore. Ich habe die SARS für euch. Slim Twig ist dabei. Außerdem aus Glasgow Malcolm Middleton. Und gerade eben hörten wir Distance, Light and Sky. Neues Projekt von Chris Eggman. Den kennt man von den Walkabouts und 1 Million anderen Projekten. Hier mit dem Album Casting Nets hat eine sehr schöne Platte gemacht, von der wir den Song Western Avenue hörten. Und die nächste Band passt musikalisch schon ein bisschen auch in diese Amerikaner-Richtung. 16 Horsepower haben mit Horse eine Live-Platte aufgenommen. Und hier covern die John Fogerty mit Bad Moon Rising. Thank you. Sich an solchen Klassikern zu vergehen, das kann man schon mal ganz schön in die Hose gehen. In diesem Fall hat es ziemlich gut geklappt, wie ich finde. Bad Moon Rising aus der Feder von John Fogerty, natürlich von dem Creedence Clearwater Revival, hier gecovert von 16 Horsepower auf dem Live-Album Horse. Der nächste Herr kennt ihr wahrscheinlich von seinen Solo-Aktivitäten. Es geht um John Grant, der hat früher mal mit den SARS Musik gemacht, eine Band, die er so Dream-Pop in weitestem Umfeld gemacht hat, die sich aber auch schon seit einigen Jahren aufgelöst hat. Es gibt eine Compilation, The Best of the SARS, betitelt, auf zwei CDs verteilt, deren Schaffen sozusagen. Wir lauschen mal in den Song Side Effects. Side Effects. Das war ein Song von The SARS, von ihrem The Best of the SARS Album. Die Band wurde 1994 gegründet von John Grant, Chris Pierce und einem gewissen Jeff Linsenmeyer in Denver. Zeitweise war die Band mal zu sechst und innerhalb 10 Jahre haben sie ganze 6 Alben und diverse EPs und Singles veröffentlicht. Auf dem letzten Album, da hat es dann irgendwie gebröckelt, zumindest personell und zwischenmenschlich. Alle Mitglieder haben so nach und nach die Band verlassen, dass nur noch John Grant übrig blieb, der dann einfach gesagt hat, ich mache jetzt unter meinen eigenen Namen weiter. The SARS waren damit Geschichte 2004 und jetzt diese Best of Compilation, davon noch ein weiterer Song, Where the Boys Are. Thank you. The Boys Are. Das waren The SARS vom Album The Best of the SARS. Und dieser Song hätte auch gut zum Soundtrack von Twin Peaks passen können. Irgendwie fand ich die Stimmung gerade eben eigentlich wie in dieser damaligen Serie. Seit 20 Jahren nicht gesehen, aber habe ich so halbwegs noch im Kopf das Ganze. Ihr den Sunday Service, hier geht es musikalisch mit einer ganz anderen Nummer weiter, und zwar mit Slim Twig und seinem Song Clerical Collar. Enthusiasmus hier, wie er hier singt, klingt schon ein bisschen fast wie Mark E. Smith. Klar, andere Betonung, aber genauso bocklos klingt es hier bei Slim Twig und dem Song Clerical Collar. Slim Twig kommt aus Toronto, heißt eigentlich Max Turnbull, ist nicht nur Sänger und Musiker, sondern auch Filmschauspieler. Und ja, als Slim Twig hat er hier A Hound at the Ham, eine Platte veröffentlicht. Die hat er aufgenommen schon vor 4 Jahren, 2010. Dann veröffentlicht wurde dieses Werk 2012 auf seinem eigenen Kleinstlabel. Und jetzt hat sich DFA Records, die Kaderschmiede aus New York, diese Platte und diesen Künstler geschnappt und das Ganze jetzt nochmal veröffentlicht, damit es auch vielleicht jemand mitkriegt, der nicht aus seinem persönlichen Umfeld kommt. Die Musik ist schon ziemlich strange, ein bisschen orchestrierter Art Rock. Ich weiß auch nicht, wie du das anfangen kannst, ob ich es irgendwie total komisch finde. Muss ich ein bisschen reinhören in die Platte, und sie hat schon so ihre Momente, muss ich sagen. Aber es ist schon echt komisches Zeugs hier bei Slim Twig für einen weiteren Song, All This Wanting. Yeah, sneak is suspicion, all this wishing. Just a dream, try to Ihr hört den Sunday Service. Das gerade eben war der Song Dream von Jason and Theodore. Hinter Jason und Theodore verbergen sich Sonja Defner und Dorothy Lesing. Die kommen aus Berlin. Wenn man sich fragt, wie dieser Name zustande kommt, muss man einfach nur die Vornamen der beiden nehmen und die Silben einmal umdrehen. Aus Sonja wird dann Jason und aus Dorothy wird dann Theodore. Das kommt hin. Ich habe es ausprobiert. Man muss ein bisschen rumprobieren, aber dann ist es eigentlich gar kein Problem. Die haben eine Platte ausgebracht, Live Under Palm Trees, ihr Debütalbum. Und das ist ihr Album der Woche bei Byte FM. Ähnlich zusammengesetzt und konstruiert oder dekonstruiert, wie ihre Namensgebung klingt auch ihre Musik, die sehr fragmentarisch zusammengesetzt ist, aber trotzdem mit einer ziemlichen Detailvielfalt aufwartet. Die beiden haben eine klassische Musikausbildung genossen und komponieren auf ihrem Debütalbum sehr minimale Popsongs. Hier kommt ein weiterer mit Esplanades. Wir hörten Esplanades von Jason and Theodore von ihrem Debütalbum Live Under Palm Trees und wie gesagt minimale Popsongs abseits des Chor-Strophe-Chor-Schemas und stattdessen mit einer Liebe für Field Recordings und viel Raum für die Zwischentöne. Da wird gesampelt und geloopt und ein bisschen Synthi-Sounds zugepackt und ein bisschen zugesungen. Wirklich sehr, sehr schön gemacht. Das Ganze erinnert so ein bisschen an die frühen Coco Rosie, allerdings ohne deren Entrücktheit, die ich sowieso mal ein bisschen aufgesetzt fand und künstlich fand. Hier, wie gesagt, Sonja Defner und Dorothee Lessing als Jason and Theodore mit einer wirklich ziemlich guten Platte, wie ich finde. Deshalb auch Platte der Woche hier beim Sunday Service und mir dazu auf der Homepage unter sundayservice.de. Wir hören sie nochmal mit Unlucky Charms. Unlucky Charms. Wir hörten einen Song von Jason and Theodore von ihrem Debütalbum Live Under Palm Trees. Hier Album der Woche beim Sunday Service zu haben, hier auf der Homepage unter sundayservice.de. Gibt es auch mal Konzerttipps, die Playlist zum Nachlesen und so weiter und so fort. Gerne mal anklicken, das Ganze. Bei dem alten Bekannten geht es weiter und zwar mit dem ehemaligen Arab Strap Mitglied Malk Middleton. Hier kommt sein Song A Toast. Thank you. Greetings and good fucking wishes to you and your fuckhead asshole family. Best wishes to you, your fucking wanker, to your ugly fucking wife, and to your moron fucking children who look and smell like rats. And God's blessings be upon the disgusting shithole that you live in. May you prosper in all your pointless fucking labors. May you rise to the top of your stupid fucking tree until such point as you choose to come down and die. May your wife also be very fucking happy in all the idiotic, menial tasks that she performs. And may your children become equally fucking happy and fulfilled as they make their stupid way through life, like worms crawling in the dirt. Oh fucking hell to you, my friend. Oh bloody fucking hell. I raise a dirty glass of nothing to your good fucking health and continued fucking happiness. Seinem kongenialen Partner Aidan Moffat hat Malcolm Middleton als Arabstrap Musikgeschichte geschrieben. Das ist schon einige Zeit her. Die beiden sind inzwischen solo unterwegs oder in verschiedensten anderen Konstellationen, mehr oder weniger erfolgreich oder auch nicht. Und Malcolm Middleton hat eine Platte aufgenommen, die nennt sich Music and Words. Die Musik kommt von ihm. Die Texte von einem gewissen Dave Shrigley. Dave Shrigley ist Künstler aus Schottland auch, aber eigentlich ein bildender Künstler, das Cover gemalt zu dieser Platte, die wirklich sehr schön geworden ist vom Design her. Ganz simpel gezeichnet, aber wirklich schick gemacht. Und der hat hier auch die Texte beigesteuert, obwohl er eigentlich, wie gesagt, eher mit der Feder oder auch mit der bildenden Kunst zu tun hat. Und aber er singt nur einen davon. Die anderen Songs werden von anderen Leuten gesungen. Eben zum Beispiel hier A Toast von einem gewissen Gavin Mitchell, auch das ist keine Ahnung. Und die Texte sind nicht mal wirklich jugendfrei, muss ich zugeben. Bei dem jetzt zum Beispiel Bridget McKen heißt sie, geht es garantiert ein bisschen unter die Gürtellinie. Hier nochmal Malcolm Middleton mit diesem Song von Music and Words. Its head. Hey, stop, cried the rabbit. That's not nice. Fuck you, said the squirrel. I hope you die. Then a fox came along to see what all the fuss was about. I'd eat you if you hadn't been shat on, said the fox. I don't mind eating shit, said a booming voice from behind them. They turned around to see a big brown bear. The bear picked up the rabbit and bit its head off and spat the head out. It rolled along the ground and dropped down a hole. Then a badger appeared from the hole, holding the rabbit's head. What the fuck is going on? Said the badger. Fuck off, you black and white fuck, said the bear. No, you fuck off, you shit-eater, replied the badger. Then the badger bit the bear on the arse. So the bear picked up the badger and pulled off one of its legs. And the badger screamed. Then lots of other animals came along, curious to see the cause of the commotion. Then they all started to fight and kill each other. Then lots more animals came along and joined in. And some of them started fucking. And some started shitting on each other. And it went on for days. And then there was a plague. And lots of the animals became diseased and started falling to bits. And those that were still alive started to shout, Fuck this shit! We fucking hate it! We fucking hate the world! We hate life! Fuck it! Fuck all this shit to hell! Fuck it! Fuck! Fuck! Fuck! Fuck! Shit! Shit! Shit! Shit! Fuck! Fuck! Fuck! Fuck! Fuck! Fuck! Fuck! The end. We'll be right back. Das war der Track Animal Chin, passt ja so ein bisschen zu dem Hasenmassaker, was vorher von von Malcolm Middleton zu hören war, dieses Storytime. Ja, hier eben gerade Animal Chin von Jagger Jazzist. Die Band kommt aus Norwegen, sind zu acht, also fast schon so ein kleines Kollektiv und wurden gegründet 94, also vor genau 20 Jahren. Aus diesem Anlass gibt es eine fette Box mit eigentlich ihrem besten Album Living Room Hush drin, erschien 2004. Dazu gibt es extra Material, Session-Geschichten, Remixe unter anderem von Teeps, von Machine Drum, Clark, Elmsphere und diversen anderen hochkarätigen Knöpfchendrehern. Und das Ganze, so eine richtig schöne, fette Box in Vinyl mit Booklet dabei und allem, was dazugehört. Für alle, die Jagger Jazzist noch nicht kennen, auf jeden Fall ist es wert, dort mal reinzuhören. Wer dieses Album sowieso zu Hause stehen hat, der Living Room Hush, die können sich das Ganze eigentlich sparen, aber trotzdem, auch das Bonusmaterial ist eigentlich gar nicht verkehrt. Das war der Sunday Service heute. Euch allen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Auch der letzte Song kommt von eben diesem Werk von Jagger Jazzist, 20 Jahre lang. Gute Musik hier mit irgendwie zwischen Elektronik und ganz viel Jazz-Einflüssen auch. Hier kommt ihr Song Real Race Cars, Have Doors. Tschüss, bis zum nächsten Mal.